allem ja, ne? Oder? Ja? Ja. Ist das okay? Ja, ja. Das tue ich einfach, auch wenn er jetzt Nein gesagt hätte. So, Giants are here. Okay, vor anderthalb Jahren war ich das letzte Mal bei euch. Ihr seht gut aus. Ihr habt euch gut gemacht. Einige Gesichter sind neu und es ist für mich immer eine große Freude, alle Jahre wieder nach Berlin zu kommen, bei euch zu sein, Gemeinschaft zu haben mit dem Leitungsteam und dann auch heute Morgen im Gottesdienst. Als ich letzte Mal hier war, durfte ich nur einmal predigen. Heute darf ich zweimal predigen. Toll. Das heißt, ich übe jetzt mit euch, ja, kleiner Trainingslauf, damit das gleich klappt. Ja? Ihr möchtet es aber nicht als Versuchskaninchen führen, sondern ich werde versuchen, mein Bestes zu geben. Jetzt und dann auch gleich. Ist ja toll, wenn eine Gemeinde sich entwickelt, wächst und zwei Gottesdienste feiern kann. Das ist nicht so oft. Früher in Wuppertal hatte ich auch einen Kollegen, dessen Gemeinde ist auch gut gewachsen. Und dann haben wir immer Kanzeltausch gemacht und dann hat er immer zu mir gesagt, du machst einen schlechten Tausch, ich komme zu dir einmal und du musst bei mir zweimal predigen, tut mir leid für dich. Und als ich angefangen habe zu predigen, habe ich mal den Wahn geglaubt, dass ich keine Predigt wiederholen will. Ist so eine verrückte Idee junger Prediger. Die sind so idealistisch und haben ein bisschen verachtend auf die geschaut, die das schon mal wiederholen. So, nach ein paar Jahren wird man dann klüger und denkt, was mir dann geholfen hat, war eine Aussage von Spurgeon. Der hat gesagt, eine Predigt, die nicht wert ist, zweimal gehalten zu werden, ist auch nicht wert, einmal gehalten zu werden. Ich preise den Herrn, endlich mal ein kluger Satz, der mir hilft und der mich entspannt. Inzwischen habe ich viele Predigten doppelt gehalten und tue es immer wieder. Wenn man das oft genug macht, glaubt man sich am Ende selbst. Das ist ja schön, ja. muss nur oft genug wiederholen, dann verfestigt sich das. Gut, also, wir haben heute Gottesdienst. Ich möchte mit euch eine Geschichte betrachten und euch ein paar Gedanken dazu sagen, die mein Herz bewegen. Und der Geist Gottes wird wirken, weil es seine Liebe und seine Art ist und an vielleicht einer Stelle deines Herzens wird er dich berühren und dann ist vielleicht ganz gut daraus ein Gebet zu machen oder eine Antwort zu geben, dann macht die ganze Sache auch Sinn. Wer nur hört, okay, ist auch nicht schlecht, aber man kann es besser machen als nur hören. Amen? Seid ihr wach? Okay, ist erstaunlich bei euch, Leute, die sonst zwei Gottesdienste machen, da sind um 9.30 Uhr die Älteren da und um 11.30 Uhr die Jüngeren. Achso. Okay. Alles klar. Dann habe ich mein inneres Gleichgewicht wiedergefunden. Wenn ihr mitlesen wollt, ich möchte euch heute mitnehmen nach Emmaus, auf dem Weg nach Emmaus. Und vielleicht ein paar Gedanken euch sagen, die euer Herz erreichen. Und es ist ja eine bewegende Geschichte, finde ich, und die ist alltagstauglich und nimmt uns immer wieder mit in die Realität unseres Lebens und lässt uns auch einen Blick tun in das Herz Gottes. Ich lese nicht die ganze Geschichte vor, die ist lang, ich erzähle euch den Rest. Ihr könnt es dann entweder glauben oder nachlesen, das ist dann euch überlassen, aber das hilft uns zum Einstieg. Kindergeschrei stört mich nicht, ne? Nur mal so, ich bin vierfacher Opa bald, ich kenne das, ich genieße das. Okay, und siehe, also ich lese Lukas 24 von Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt, in Klammern circa 11 Kilometer, für die, die nicht so zu Hause sind mit Stadien. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst sich ihnen nahte und mit ihnen ging, aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr miteinander wechselt im Gehen? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der hier in Jerusalem weilt und weiß nicht, was geschehen ist in diesen Tagen? Und Jesus sprach zu ihnen: Was denn? Und dann entwickelt sich die Geschichte weiter. Ich erzähle dann, wenn genug Zeit bleibt, zu Ende. Aber das ist schon etwas Faszinierendes. Müsst ihr euch mal vorstellen, das sind Männer gewesen, die sind Jesus nachgefolgt, wahrscheinlich über einen Zeitraum von ungefähr 3 Jahren. Die haben irgendwann mal in ihrem Altersleben eine Begegnung gehabt mit Jesus, der ja rein äußerlich aussah wie du und ich, aber dessen geistliche Macht und geistliche Kraft so inspirierend war, dass er zu Menschen sagen konnte: Komm und folge mir nach. Und Menschen haben dann aus ihrem Altersleben, aus ihrer Geschichte, aus ihrem sozialen Umfeld, aus alledem, was sie hatten, sind aufgestanden und sind ihm nachgefolgt. Heute fällt uns das schwer, einmal nachzuvollziehen, was das bedeutet. Wenn du mal darüber nachdenkst, was das bedeutet, ich könnte das gar nicht, ich müsste noch meine Wohnung kündigen, ich müsste noch Strom und Gas abmelden, ich brauchte mindestens ein halbes Jahr, um loszugehen. Da war die Gesellschaftsform damals anders, aber eins blieb: die Entscheidung, sich zu lösen aus dem Bestehenden und hineinzugehen in ein Wagnis, in ein Risiko, von dem ich nicht weiß, was morgen passiert. Das waren mutige Menschen damals, die Jesus nachgefolgt sind, und die hatten ein Herz voll Glauben, die hatten ein Herz voll Idealismus, die waren überzeugt: Das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus, das ist mein Leben, das ist meine Zukunft, das ist mein Heil, ihm folge ich nach. Vielleicht hatten sie Stress mit der Familie. Ich weiß nicht, wie das ist. Du bist ja nicht ganz gescheit. Wie kannst du denn, du weißt ja, was wird morgen sein und wie das überhaupt geht und so. Und all die Fragen konnten sie nicht beantworten. Ich wüsste nur eins: Das ist Jesus. Er hat mein Herz berührt, ihm folge ich nach. Wow. Immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, denke ich, machen wir ein paar echte Bekehrungen, oder? Die haben das radikal gemacht. Schnitt mit dem Alten, radikal Jesus nachfolgen. Und keiner von denen wusste, was mit morgen sein. Die standen morgens auf, haben nach Jesus geguckt und gesagt: Herr, was denn? Ja, das ist die Frage, was Jesus sagt: Was denn nun? Jesus sagt: Ja, schauen wir mal. Und dann gingen sie und haben unglaubliche Dinge gesehen, erlebt, ihr Herz war erfüllt. Jesus hat sie einmal gefragt: Habt ihr an irgendeinem Tag Mangel gehabt? Sie haben gesagt: Nein, Herr. Und das war für sie unvorstellbare Zeit. Und sie haben ja auch gesponnen. Die haben ja kein Projekt gehabt von 3 Jahren, die haben ja ein Projekt für die Ewigkeit gehabt. Die haben da schon alles fertig gehabt, ihr Konzept. Was Jesus einmal sein wird und wie es werden wird und wie die Zukunft sein wird. Die waren ja schon so weit, dass manche Ministerposten diskutiert haben, ne? Die haben gesagt: Was werde ich sein in seinem Reich? So, Gedanken sind ja eine ungeheure Macht. Und die haben das überlegt: das wird alles, wow. Und wer weiß, was wir sein werden und was wir können werden und so. Und die haben ja auch persönlich Unglaubliches erlebt. Jesus hat sie bevollmächtigt, Dienst zu dem Evangelium, konnten Kranke gesund machen, haben die Botschaft verkündigt. Boah, haben die gedacht: Wow. Unsere Zukunft ist sowas von brillant. Unsere Zukunft ist sowas von großartig. So. Wenn Jesus sie dann im Laufe des Lebens schon mal versucht hat, darauf hinzuweisen, dass das nicht so sein wird, wie sie das so vorstellen, dass er sterben muss und dass er gehen muss, dann haben sie gesagt: Ja, komm. Lass mal gut sein. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Das passt überhaupt nicht in ihr Konzept. Und dann kam das, was Jesus ihnen gesagt hat. Irgendwann konnten sie ihren Augen nicht trauen, als man ihre Hoffnung, ihr Leben, ihre Zukunft, ihren Glauben, ihre Herzensüberzeugung. Alles, was sie hatten, endete am Kreuz. Ich bin davon überzeugt, keiner von uns kann emotional nachempfinden, was die Männer damals und Frauen damals erlebt haben. Für die war das absolut unfassbar. Unglaublich. Eine massive Enttäuschung. Sie haben alles riskiert, sie haben alles geglaubt, sie waren von allem überzeugt. Und das, was in ihrem Herz war, hat sich nicht eingestellt, so wie sie das gedacht haben. Deswegen lesen wir hier, und zwei von ihnen waren auf dem Rückzug. Resignation, Enttäuschung. Es läuft nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Das allerdings ist eine sehr realistische Lebenserfahrung. Jeder von euch, der hier sitzt, könnte eine mehr oder minder dramatische Geschichte erzählen. Das bedeutet einmal, dass wir lebendig sind, denn das ist ein gutes Zeichen des Lebens. Enttäuschungen beweisen, dass du lebst. Sieh's mal so. Ich weiß noch, als ich in Kamerun war, da gibt es tropische Beulen. Also das sind so Infektionen, die man bekommt, weil da so eine gewisse Bakterienanreicherung ist durch das Klima. Und man bekommt tropische Beulen. Die sind unterschiedlich dick und so. Manche werden richtig dick, richtig unangenehm. Ich möchte das jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Die essen der eine oder andere noch ein Brötchen, sonst kann das unter Umständen. Auf jeden Fall hatte ich auch so ein Ding. Und das hatte ich hier unten am Fuß. Und dann versucht man sein Bestes mit Salben und so. Und so. Ich habe eine Krankenschwester geheiratet, vorsorglich. Aber irgendwann ist das dann auch, es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und irgendwann hat die dann meine Frau zu mir gesagt, hör mal, das muss geöffnet werden. Dann bin ich einer der Wahnsinnshelden. Wenn Schmerz ist da, stehe ich immer ganz vorne und sage, hier bin ich. Wir haben das dann so rausgezögert, ja, versuchen nochmal. Der einzige Grund ist, ich hatte Schiss, wer weiß wie, ne? Und irgendwann gesagt, es geht nicht mehr, es muss. Und ich bin dann zum Arzt und habe gedacht, ach, wirst du das überleben, wirst du das nicht überleben, Herr? Ich gebe mein Leben in deine Hand und so, wie man das so tut. Und dann saß ich da und dann sagt der Arzt, ja, müssen wir dann sezieren, ne, aufschneiden. Und hat dann so ein kleines scharfes Skalpell. Und ich habe gedacht, oh. Und er schneidet da rein und das tat so sau weh. Ich weiß nicht, ob ich geschrien habe oder geheult oder so. Und dann schneidet er da rein und ich bin wahnsinnig geworden vor Schmerz. Und dann sagt er zu mir, hast du ein Glück? Ich sage, wie habe ich Glück? Ja, sagt sie, ist kein Lepra. Ich sage, wieso? Ja, sagte, wenn es Lepra wäre, hätte sie keine Schmerzen. Da ist mir doch mal klar geworden, dass man das auch anders sehen kann, als ich das bisher gesehen hatte. Ja? Der sagt, für meine Schmerzen hast du ein Glück, was ich als Unglück empfand. Weil er sagte, wenn du Schmerzen hast, das bedeutet, du hast kein Leben, du lebst noch lange. Habe ich oft gedacht, ja, wir denken auch immer, wenn die Katastrophe kommt, nicht wahr, da ist eine Katastrophe, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Zeichen des Lebens, dass wir lebendig sind, in der realen Welt leben und dass der lebendige Gott mit uns seine Wege geht. Und hier war das auch so, die waren fix und fertig und die waren auf dem Weg zurück da, wo Jesus sie einst gerufen hatte. Und eben, es kann sein, dass die Enttäuschung, die wir in manchen Etappen unseres Lebens einstecken müssen, uns resignieren lassen und uns auf den Rückzug begeben von dem, was wir einmal so ja, enthusiastisch geglaubt haben, einmal wo wir so von überzeugt waren, einmal wo die Liebe so pulsierend war, wo das Vertrauen so groß war, dann zieht man sich immer mehr zurück, weil die Resignation uns lehrt, Vorsicht, nimm Abstand, Junge, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und es kann sein, dass manche Enttäuschung uns einen Rückzug beschert, auch in unserem geistlichen Leben. Und diese Männer hier waren zurück auf dem Weg nach Emmaus, da, wo sie eigentlich hergekommen waren, da, wo sie niemals zurück hätten gehen dürfen, da, wo nicht ihr Platz war. Da haben sie sich zurückgezogen, weil ihr Herz so enttäuscht war. Und dann kommt noch ein anderes dazu, dann gesellt sich ja Jesus zu ihnen. Und sie sehen ihn nicht, übrigens ganz bezeichnend, dass sie ihn gar nicht erkennen, weil die Sorge und die Resignation hat ihr Sichtweise verdunkelt. Und die sehen gar nicht mehr das, was sie eigentlich wirklich sehen wollten und sollten. Und jemand spricht sie an auf dem Weg, was sind denn das für Reden, die ihr miteinander redet im Gehen? Muss ich mal schön auf die Worte achten. Jesus geht also mit ihnen und während er geht und sie gehen gemeinsam, sagt er, was sind das denn für Reden, die ihr redet im Gehen? Und der nächste Satz heißt, und da blieben sie niedergeschlagen stehen. Da merkst du schon die ganze Situation, die echt schwer war für die. Sie bleiben niedergeschlagen stehen. Und sie fassungslos schauen sie den Herrn an, den sie nicht erkennen und sagen, hör mal, bist du der Einzige, der hier nicht weiß, was passiert ist? Mit anderen Worten, wie kannst du denn so blöd fragen? Hast du keine Ahnung? Wenn du keine Ahnung hast, dann sagen wir dir mal eben, was passiert ist. Und dann erklären sie ihm, was passiert ist. Und dann merkst du, wie sie ein verdrehtes Jesusbild haben. Sie haben ihre Vorstellungen projiziert, haben gedacht, so muss das laufen, so glauben wir und so wird das werden. Und sie haben ihre eigene Projektion gehabt und haben nicht Jesus gesehen, sondern haben ihren Jesus gesehen. Hallo? Kann man das? Oh ja. Oh ja. Gottes Wort sagt ausdrücklich im ersten Gebot, wir sollten uns kein Bildnis machen. Das hat weniger mit einem Bild zu tun, als mit unserer Vorstellung. Wenn wir nicht den Original-Jesus sehen, dann können wir auch nicht dem Original-Jesus folgen und wir folgen einem selbstgemachten Jesus und der ist mit Sicherheit am Ende eine Enttäuschung. Vor ein paar Tagen kamen unsere jungen Leute von der Silvesterfreizeit zurück. Und so eine Silvesterfreizeit, die ist immer so, ja, yeah, Halleluja. Wo sind die Toten? Wir wecken sie auf. Wo sind die Kranken? Wir heilen sie alle. Die sind toll, wenn die von der Freizeit zurückkommen, kriegst du Angst. Wow! Und das ist ja auch okay. Ja? Deswegen gehen wir zu Freizeiten. Um, ja, nochmal neu, diese Seite von Jesus ganz bewusst mitzuerleben. Das hat seine Berechtigung. Jetzt war am nächsten Tag bei uns zu Hause, haben wir eine ganz normale Bibellese gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas Ungeistliches auch tut. So ganz normal. Weißt du, musst du dir vorstellen, kommen die Leute von der Power-Freizeit, wollen die Welt aus den Angeln heben, den Teufel bei den Hörnern packen, ihn durchschütteln und dahin zurückschicken, wo er hingehört. Und dann schlägst du am nächsten Montagmorgen, schlägst du deine ganz normale Bibel auf. Und da war meine Tochter auch da, die kam auch von der Freizeit. Die sind dann direkt über meinen jüngsten Sohn hergefahren, der ist Spastiker, den haben sie gleich an dem rumgemacht. Ich sag, preis den Herrn, bleib locker. Ist alles klar, ist alles wunderbar. Und in der Bibellese stand folgender Vers. Ich lese jetzt Originalton, Bibel. Wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Größe der Kraft, ja, haben sie gesagt, ja, haben sie gesagt, zu Gott gehöre und nicht zu uns. Und dann kommt der Schock. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehen, aber nicht ohne Ausweg. Wir sind verfolgt, aber nicht verlassen. Wir sind niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu am Leib, damit das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu willen. Sagt meine Tochter, Papa, das steht nicht in der Bibel. Okay. Versteht ihr? Sie kam mit einem Jesusbild von irgendwoher und alles war klar. Leider war es unvollkommen. Und diese Verse passten nicht in das Power-Evangelium der überragenden Kraft des Evangeliums, das alles niederwalzt, alles platt macht und wo der Sieg Jesu sowas von sicher und sicher ist, dass es überhaupt keinen Zweifel gibt. Und dann liest du von Paulus, keinen Ausweg sehend und doch nicht erdrückt, das Sterben Jesu am Leib herumtragen alle Tage, verfolgt. Da sagt die, das steht nicht in der Bibel, das kann nicht sein. Ich sag du erst, das steht nicht in deinem Kopf, das passt nicht da rein, weil dein Bild einseitig ist. Und diese Männer hier, die hatten ein Jesusbild, das war in ihren Herzen fertig. Und die erzählen von Jesus, der gewaltige Dinge tat. Und dann kommen so ein paar Sätze, da denkst du, wir aber hoffen, dass er uns erlösen würde von unseren Sünden. Und dass er das Reich Gottes wiederherstellt und dass er hier Macht übernimmt in Jerusalem und so weiter und so weiter. Aber unsere Ältesten haben ihn an den Kreuz genagelt. Merkt ihr? Das war nicht original. Das war einseitig und falsch und das endet immer in Enttäuschung. Immer. Manche Enttäuschung, die kommt auf uns zu, weil das Leben so ist, wie es ist. Manche Enttäuschung kommt auf uns zu, weil wir ein einseitiges Jesusbild haben, so wie wir ihn gerne hätten. Und dann kommt das Fantastische. Müssen wir mit der, ein bisschen mit der Uhr arbeiten, ne? Wir haben ja zwei Gottesdienste. Nicht, dass aber schief geht. Okay. We need a timekeeper. Okay, und dann kommt das Fantastische, da musst du mich mal vorstellen. Und da sind nun diese beiden auserwählten Jünger, die alles auf eine Karte gesetzt haben, gläubige Leute und so weiter, mit einem falschen Jesusbild, die sind nun enttäuscht. Und dann kommt noch ein interessanter Vers, dann sagen die, und das nicht nur alles, nicht nur, dass sie ihn getötet haben, nicht nur, dass er weg ist, jetzt kommt noch was. Heute Morgen waren ein paar Frauen an seinem Grab, da haben sie auch noch den Leichnam geklaut. Und dann steht in meiner Bibel, und damit waren sie völlig außer Fassung. Fassungslos. Und so schlichen sie nun dahin auf den Weg zurück in alte Lebensräume, in alte Gedanken, in alte Herzenshaltungen und so weiter. Ich weiß von mir selbst, das kann passieren. Dann ziehst du dich zurück in alte Zweifel, in altes Misstrauen, alte Fragen. Alles ist nicht so, wie das früher mal war. Die Leidenschaft hat irgendwo ein Ende genommen. Das Feuer des Herzens. Okay. Und jetzt kommt das für mich absolut Fantastische. Da musst du dir mal vorstellen, dass Jesus, nachdem er auferstanden ist, ich meine, Auferstehung aus den Toten, hallo? Das ist der absolute Hammer. Da muss man sich mal vorstellen. Er stirbt, er fährt in das Reich der Finsternis. Auferstehung zu einem neuen Leben, zu einem ewigen Leben. Wow. Und das Erste, was er macht, er geht zwei enttäuschten, ungläubigen, resignierten Menschen nach. Boah, habe ich gedacht, Halleluja. Das ist dein Gott. Der nicht sagt, ach, die beiden, habe ich immer schon gedacht. Die waren immer schon so komisch. Haben immer schon so ein bisschen Zweifel gehabt. Wenn ich was gesagt habe, haben sie mich kurz angeguckt und habe ich schon gedacht, na. Bisschen komisch. Die gibt es immer überall. Du und ich sind auch so welche. Und dann geht er nach seiner Auferstehung, er fährt nicht zum Himmel, er fährt nicht zu seinen erste Klasse Jüngern, er fährt nicht zu seinen Aposteln, er fährt nicht zu denen, die wirklich glauben, er geht denen nach, die resigniert sind, die auf dem Rückzug sind, die aufgegeben haben, die verlassen sind, die enttäuscht sind und hat sich einen Plan überlegt, wie kann ich die zur Rückkehr gewinnen? Ist das also Hammer. Ist das nicht toll? Und die Art und Weise, wie er es denn macht, dann geht er dahin und gesellt sich dazu. Hat noch gedacht, muss ein bisschen mein Aussehen verändern, damit sie mich nicht gleich erkennen. Ein bisschen Spaß muss sein. Und setzt sich dazwischen und Leute, die sind ja sowieso Tränen überströmt und fix und fertig, Lieder geschlagen, schauen sie nach unten. Und sagt, was redet ihr denn da im Gehen? Und dann, ach, sagt er, weißt, bist du der Einzige, den ich weiß? Was denn? Was? Ja, erzähl mir dir jetzt. Und dann erzählen sie ihre ganze Geschichte und ihr ganzes Jesusbild und ihre ganze Enttäuschung. Und ich habe mir gedacht, wenn ich Pastor gewesen wäre, ich hätte sie schon am zweiten Satz unterbrochen und habe gesagt, hey, hör auf mit dem Käse. Das ist ja alles falsch, was ihr erzählt. Und Jesus hört sie bis zu Ende an, ohne einen Ton zu sagen, ach, wow, ja? Und der ganze Mist kommt aus ihrem Herzen, ihre ganze Enttäuschung, die Fassungslosigkeit, das Niedergeschlagensein. Sagen, Herr, wir sind so enttäuscht, wir sind so fertig, wir haben das so anders gedacht und wir haben geglaubt, er würde der Sieger sein. Wir haben unser ganzes Leben investiert. Wenn du wüsstest, was wir alles hinter uns gelassen haben und was wir alles erlebt haben und dann nageln die den an ein Kreuz, klauen den Leichnam. Boah, wir sind so fähig. Und das kommt alles raus. Jesus sagt, was denn? Und das erzählen sie ihm. Und als sie dann endlich fertig sind, ich meine, 11 Kilometer sind die gegangen, ja? Da kann man eine Menge erzählen. Und dann sagt Jesus, hat er jetzt fertig? Ja, wir sind fertig. Wir sind fertig mit allem. Wir gehen jetzt zurück, versuchen unsere Arten Bekanntschaften anzuknüpfen. Vielleicht finde ich noch einen Job. Mal sehen. Und dann erleben die ja etwas, was durchaus notwendig ist. Jesus erzählt ihnen, angefangen von Mose bis über die Propheten, was über ihn geschrieben steht. Und er macht ein wesentlicher Faktor. Er gibt ihnen das Jesusbild, das Original ist von Gott, das Gott bestimmt hat, wie Gott es beschrieben hat, wie Gottes Wort es beschrieben hat, wie Jesus tatsächlich ist. Und der ist nicht so, wie wir uns das vorstellen, sondern der ist so, wie es geschrieben steht in Gottes Wort. Das ist das Original. Und es gibt kein anderes. Und Jesus hat auch nichts anderes gemacht. Da hat sie nicht geschüttelt und hat gesagt, hey, schau mich mal an, kennt ihr mich nicht wieder? Kommt euch nicht irgendwas bekannt vor? Nein, er sagt, komm, lass uns mal sehen, was Gottes Wort über Jesus erzählt, damit das Originalbild auch das Originalbild bleibt und die realistische Erwartung eine realistische ist und nicht ein Traumschloss. Wir aber glaubten, dass er das Reich Israel wiederherstellt. Hallo? Jesus sagt, wo lebt ihr denn? Was glaubt ihr denn für einen Unsinn? Guck mal hier, von Mose und den Propheten. Und dann haben die eine fantastische Bibelstunde gehabt, kannst du dir vorstellen. Ja. Da wäre ich gerne mal bei gewesen, wo der Herr Jesus dann von Mose an und sagt, guck mal hier und da sagt Mose dies und sagt, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Ja. Und dann hat er über Jesaja gesagt, er trug unsere Sünden, für unsere Missetaten ist er geschlagen. Unsere Schmerzen lagen auf ihn, um unsere Krankheit werden und seine Striemen sind mir geheilt. Die Höhle. Oh, wow. Und die haben eine Original-Bibelstunde und was am Ende geschieht, ist, dass sie ein Originalbild Jesu vor Augen haben. Er sagt, was seid ihr denn für Leute? Was glaubt ihr denn? Was ist denn los? Wenn ihr das richtige Gottesbild habt. Dann fängt das Herz an zu brennen. Na klar. Das falsche Gottesbild, das hinterlässt Asche. Amen. Da sind die Enttäuschungen, die sind vorprogrammiert, absolut. Geh nochmal zurück zu meiner Tochter. Wenn die glaubt, dass im 1. Korintherbrief das nicht in der Bibel steht, dann geht die zielsicher auf die nächste Enttäuschung zu. Weil das ist nicht das Originalbild. Das Originalbild vermittelt uns Gottes Wort und der Geist Gottes in unser Leben hinein. Und Jesus sagt, jetzt will ich euch mal helfen zu sehen, wie es sich zu sehen gehört. Und dann geht ihnen das auf. Und ihr geht das nicht nur auf, indem sie das hören, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, nicht wahr, brannte nicht unser Herz, sagen sie hinterher. Und die fangen an zu kochen. Und ich denke, wow, Mensch, was haben wir für einen Quatsch geglaubt. Jetzt sehen wir klar. Und die gehen. gehen und gehen und gehen. Und indem das ist ja, deswegen sind wir heute Morgen hier, deswegen versuchen wir geistigen Input zu geben. Wir wollen das Original sehen, oder? Oder bist du mit deinem Jesus, den du dir zurechtgestrickt hast, der wunderschön ist, ja? Manchmal in unserer Gesellschaft ist er runtergewässert auf einen Glücksbringer, ja? Ja, das muss alles, muss unser Wellness-Programm muss stimmen und so und alles. Und wenn das stimmt, nicht wahr, dann ist alles okay. Und wenn da irgendwas ist, was nicht da reinfällt, dann denkst du, oh, das war komisch. Habe ich denn ein Glaubensproblem? Habe ich denn ein Glaubensproblem? Habe ich denn nicht genug? Habe ich denn nicht? Was ist denn los? Hallo? Wach auf. Wir sind in Berlin. Amen. Welcome. Das ist das Leben. Halleluja. Und darin wirkt der lebendige Gott. Und er möchte, dass wir ein Originalbild haben. Sieh ihn, wie er ist. Und dann sehen sie ihn. Und sie begreifen das alles. Und ihr Herz fängt an zu brennen und sagt, ja, ja, ja, Jesus, das ist es. Das haben wir alles so nicht gesehen. Naja, deswegen bin ich ja hier, sagt Jesus. Um euch zu helfen, dass ihr das alle so seht. Und dann kommen sie abends in Emmaus an. Höflich wie Jesus ist, drängt er sich nicht auf. Er tut, als würde er weitergehen und sagt, hey, halt, bitte. Es ist Abend, bleib bei uns. Schöner Satz, ne? Es ist Abend, bleibe bei uns. Jesus sagt, okay, ich bleibe. Ich habe ja ohnehin nichts Besseres vor. Ihr seid die Wichtigsten, die ich kenne. Ihr seid mein Herz, ihr seid meine Zukunft, ihr seid mein Leben. Für euch bin ich gestorben. Wo sollte ich sonst hingehen? Ich bleibe. Und dann geschieht ja dieses tolle Ereignis. Sie sitzen da beim Abendessen. Ja, Abendessen. Wir haben das immer so beim Abendmahl, aber die sitzen beim Abendessen. Jesus sagt, und die denken, oh, der ist gut drauf, der kann ruhig mal mit uns beten fürs Essen. Ne? Und dann gibt es eine Handlung, die bringt ihnen in Erinnerung, wer er ist. Ganz bewusst. Und er bricht das Brot und gibt es ihnen. Und als sie das erleben, was sie ja, weiß ich, wie oft erlebt haben, da sehen sie klar und die denken, wow, das ist der Auferstandene. Und gerade wie sie das denken, wird er vor ihren Augen unsichtbar. Da sagt der eine zum anderen, oh Mano, war gerade so nett. Gerade waren wir an dem Punkt. Jetzt ist er wieder weg. Das war nicht so. Das Interessante ist, ob Jesus sichtbar war oder unsichtbar, spielte für sie überhaupt keine Rolle mehr. Da haben sie nicht einen Gedanken dran verschwendet, wo ist er denn nun hin? Geh mal gucken. Kann doch nicht sein. Keine Frage. Weil sich etwas Wesentliches in ihrem Herzen ereignet hat. Sie haben ihn erkannt, ihr Herz war von Feuer erfüllt. Und in meiner Bibel steht, und sie kehrten zur selben Stunde, ich meine, das ist eine sportliche Höchstleistung, ja, zurück nach Jerusalem. Da, wo sie hingehörten, da, wo ihr Platz war, da, wohin Jesus sie berufen hatte, da, wo sie sein sollten und nicht nur da, wo sie sein sollten. Und sie kehren zurück mit einem brennenden Herzen und sie haben dort in Jerusalem die Türen eingeschlagen, um den anderen zu sagen, Jesus lebt. Wow. Das ist das, was passiert, wenn wir das zulassen. Vielleicht ist in deinem Leben irgendwas passiert, wo du denkst, okay, das ist schlimm. Das habe ich überhaupt nicht geplant. Das ist eine bittere Enttäuschung. Und du hast dich zurückgezogen auf Schutzhaltung, Angst, Sorgen, Befürchtung, Misstrauen. Dann sage ich dir heute Morgen herzlich willkommen, du bist hier richtig. Uns kann geholfen werden. Jesus ist da. Was er für die getan hat, tut er für dich und für mich. Er, der Auferstandene, der nichts Besseres zu tun hat, als diese beiden Versager nachzugehen, ist heute Morgen hier. Kennt dein Herz, kennt deinen Rückzug, will dir begegnen. Vielleicht muss dein Jesusbild ein bisschen korrigiert werden. Willst du das zulassen? Kann er was tun an deinem Herzen heute Morgen? Bist du bereit zu sagen, Herr, kann das sein, dass ich manche Dinge einfach so sehen will? Und ich beuge mich heute vor dir und sage, Herr Jesus, schenk du mir mal deine Sicht der Dinge in deinem Wort, durch deinen Geist. Mach mein Herz brennend von deiner Liebe. Ein brennendes Herz ist die beste Kur gegen eine Enttäuschung. Und dann wirst du zurückkehren, heute noch in dieser Stunde, an den Platz, an den Gott ich haben will. Ich meine jetzt nicht räumlich, ich meine innerlich. Und er wird dich zurückführen, dein Herz brennend machen, dein Jesusbild ist original und dein Herz brennt. Und du rennst zurück an den Platz, an den Gott dich hingestellt hat und du hast eine Botschaft, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn erlebt, er hat unser Herz berührt, er hat uns korrigiert, er hat uns neue Kraft gegeben. Alle Resignation ist weg, alle Enttäuschung ist weg, obwohl sich rein äußerlich gar nichts geändert hat. Hallo? Äußerlich hatte sich für die nichts geändert. Innerlich hatte sich alles verändert. Amen? Wir werden ein Lied hören, das unser Herz bewegt. Und nach dem Lied wird Pastor Jim kommen und uns helfen, nochmal vielleicht das ein oder andere im Gebet vor Gott festzumachen. Gerade in diesem Augenblick, wo das noch so schön heiß ist. Wisst ihr? Ja, wenn du durch diese Tür gehst, dann wird es schon kälter. Wenn du draußen bist, ist es ganz kalt. Und im Auto ist alles weg. Aber jetzt ist es noch heiß. Und lebt. Und es ist gut, einfach das mal festzumachen. Okay?